Wie viele Sonderbälle brauchen wir noch, damit es endlich komplett richtig wird? Hallo und herzlich willkommen zum 110. Conncast. Heute geht es um den Heiji-Sonderband Best in the West. Und mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Willkommen. Ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und unseren Stargast. Hallo Kevin. Ja, hallo. Ich hoffe, ich spreche in das richtige Mikrofon rein. Ich habe schon so lange nicht mehr am Conncast mitgemacht. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Aber ich glaube, Philipp kann uns heute mit seinem Können hier durchführen. Ja, freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Und wir starten jetzt direkt durch mit dem neuen Sonderband Best in the West. Der erschien ja am 2. November hier in Deutschland für Österreich und der Schweiz natürlich auch für 6 Euro. Ist auch ganz schön dick, wenn ihr den vor euch liegen habt schon. Mhm. Wenn nicht, dann kann ich euch sagen, er ist ziemlich dick. Genau. Dir. Danke. Vorne drauf ist natürlich Heiji zu sehen. Natürlich auch Conan darf nicht fehlen. Mit Heijis Mütze auf. Genau, man sieht also direkt, es geht hier um Heiji, falls man das anhand des Titels nicht direkt erschließen kann, denn Best in the West sagt vielleicht nicht jedem was, vor allem nicht denjenigen, die mit Detective Conan noch nicht so viel am Hut hatten. Von daher ist es vielleicht ganz gut zu sehen, dass Heiji hier auch eine zentrale Stellung auf dem Cover eingenommen hat. Ja, dann an der Seite sehen wir wieder nochmal das gleiche Motiv oben und hier diesmal einen blauen Schriftzug und kurioserweise ist das Egmont-Manga-Logo hier auch in blau gehalten. Auf dem Cover ist es in schwarz, also ich weiß nicht, wer da farblich die Abstimmung nicht geschafft hat, aber wahrscheinlich wegen Heijis Oberteil, das ist dann mit dem Blau, naja, in Ordnung. Auf der Rückseite eine kurze Zusammenfassung, die wir ja im Manga selbst so nicht haben, von daher hier kurz die Erläuterung auch, worum es geht, nämlich um Heiji Hattori, den Detektiv des Westens, genau, Verweis auf egmontmanga.de, 6 Euro, 6,20 € in Österreich und Mystery. Ja, wie findet ihr den, das Cover? Ja, finde ich sehr gut, also gefällt mir gut quasi, dass Heiji sozusagen die Stütze von unserem kleinen Conan hier ist und dass er sozusagen ihm unter die Arme greift bei seinen Fällen und ihn dann halt entsprechend, ja, hochhebt und ihm sozusagen zeigt, wo er sozusagen mithelfen kann. Ich finde die Formulierung auf der Rückseite war früher Shinichis Erzkonkurrent. Also Erzrivale habe ich schon mal gehört, aber Erzkonkurrent war mir jetzt so spontan neu. Ja, klingt eher so, als wenn sie irgendwie gegeneinander arbeiten würden oder so, als wenn sie mit dem Detektiv sein ihr Geld oder verdienen so zwei, würden. Genau, zwei verschiedene Firmen oder so, ne? Ja. Ja. Da würde man aber auch Erzrivale sagen, oder? Eigentlich ja, würde ich auch eher so nennen. Na gut. Aber es heißt, die Konkurrenz schläft nicht. Das stimmt. Ja, das, aber es heißt nicht, die Erzkonkurrenz schläft nicht. So heißt das heißt aber auch nicht. Na gut, kuriose Formulierung. Ja, ansonsten, wir haben den Band, der hat ja 28 Kapitel und ist damit der bisher dickste deutsche Sonderband, den wir haben. Die Shinichi Edition hat nur 19 Kapitel, Returns 26 und die Cherry Edition 25. Also hier ein neuer Rekord mit dem vierten Sonderband. Mal sehen, ob Rand das dann demnächst noch übertrumpfen kann. Und ja, genau, wie es dazu kam, haben wir auch schon zigmal im News-Podcast erläutert. Es gab wieder eine Umfrage dazu, welcher Sonderband hier in Deutschland erscheinen soll. Und dann konnte man auswählen zwischen Heiji, Ran und Kogoro. Und da hatte Heiji das Rennen gemacht mit über 50%, also wirklich der absoluten Mehrheit. Und ja, demnach haben wir jetzt hier den Heiji-Sonderband vorliegen, aber Ran hat mittlerweile auch einen eigenen Sonderband bekommen, beziehungsweise der ist in der Produktion, genau. Irgendwo hängt er fest, Karate und Orchideen wird er ja heißen. Genau. Ja, dann schlagen wir den Band mal auf, würde ich sagen. Da sehen wir direkt nochmal den Titel auf einer weißen Seite und auf der nächsten Seite das Inhaltsverzeichnis. Wir haben insgesamt 6 Akten in diesem Sonderband, wie gesagt, 28 Kapitel. Die ganzen Heiji-Fälle sind ja alle recht umfangreich. 4 bis 6 Kapitel immer, also keinen klassischen 3-Kapitel-Fall, sondern alles längere Fälle, was aber auch der Sache keinen Abbruch tut. Aber ist ja schon mal, finde ich schon mal, sehr positiv anzumerken, ne? Also es ist kein, wenn man es böse sagen will, in Anführungszeichen Standardfall dabei, mit drei Kapiteln. Naja. Ja, weil, das stimmt. Weil Heiji keine Standardfälle hatte über Jahre. Sehr gut aufgefasst. Sehr gut. Übrigens zum Inhaltsverzeichnis noch. Ich finde es interessant, dass das Inhaltsverzeichnis hier quasi falsch rum ist. Ah, das stimmt. Stimmt, ja. Weil normalerweise, ich habe die anderen Special-Bände auch nochmal gecheckt, normalerweise ist auch das Inhaltsverzeichnis in japanischer Leserichtung. Aber hier bei Best in the West wäre es aus irgendeinem Grund nicht. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen vorher, muss ich zugeben. Nee, mir auch nicht. Ja, gut. Ja, also Lasse, du bist echt eine Bereicherung, möchte ich mal sagen. Ja. Ja, warte noch mal ein bisschen. Oh, okay. Genau. Schauen wir uns aber zunächst mal die nächste Seite an. Da haben wir ja noch die üblichen Credits. Josef Scharnel, Matthias Wissnet, Steffen Hautog, Kevin Damske, wer auch immer das ist, Claudia V. Man helfe mir. Und Mox, Philhauer, und Theresa, man helfe mir nochmal. Lindenstrut. Lindenstrut, genau. Das müssen wir noch klären bis zum 1000. Cast. Genau. Ja, was sehr interessant ist, hier ist ja oben auch angegeben, aus welchen Bänden diese Kapitel, die in dem Sonderband enthalten sind, ursprünglich zu finden sind, was ich ganz nett finde. Falls man das nicht weiß, kann man es immer direkt hier am Anfang nochmal so pauschal nachschlagen. Und was interessant ist, unten statt des Zertifikats, dass es aus nachwachsenden Rohstoffen produziert wird, haben wir jetzt hier den Verweis auf den neuen Egmont-Shop. Nicht zu wechseln mit dem Amazon-Wiki-Shop von uns. Im Egmont-Shop kann man auch Manga jetzt bestellen. Falls ihr da Interesse dran habt, euch die Manga direkt bei Egmont zu bestellen, könnt ihr das jetzt hier ab sofort tun, beziehungsweise schon seit einiger Zeit. Aber hier auch jetzt der Verweis unten drin, wie auch in allen anderen Manga. Ja, genau. Also mit anderen Worten, Egmont pfeift von nun an wieder auf Nachhaltigkeit und setzt dafür auf ihren eigenen Shop. Nein, Quatsch, keine Ahnung. Also, ja. Immerhin Shop, genau. Ich denke mal, das mit der Nachhaltigkeit und so weiter, das wird ja wohl beibehalten werden. Also, ja. Wäre ja lustig, wenn das für den Shop hätte weichen müssen. Ja, also irgendwie in der Chefetage von Egmont, ja, entweder wir betreiben einen Shop oder wir setzen uns für Nachhaltigkeit ein und dann alle so in der Runde, ja, nehmen wir den Shop, ne? Jo. Ja, einstimmig beschlossen. Ein kleiner Scherz, ja. Ja, ich denke, es wird weiterhin das Papier sein. Es ist wahrscheinlich kein Platz mehr auf der Seite hier, dass man das irgendwo hätte vermerken können. Ist ja auch schon recht vollgeklatscht, wie man sagen muss. Und es fehlt ja auch sonst die ansonsten übliche Werbung in den Detective Conan Bänden. Hinten haben wir nur den Stopp-Hinweis, ansonsten ja gar nichts weiter, was ich auch sehr verwirrend fand zunächst. Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Sonderbänden auch so war. Aber sonst ist ja immer sehr viel Werbung auch mit dabei. Ja, genau. Würde ich sagen, starten wir durch und ich stelle euch direkt den ersten Fall vor. Der stammt ja aus Band 10 und dürfte euch auch bekannt sein aus dem deutschen Anime. Natürlich auch aus dem japanischen Anime, falls ihr ihn dort geschaut habt. Episode 49. Oder aus Thailand, natürlich, als ihr den gesehen habt. Ja, oder Italien oder was weiß ich was. Da hießen die Episoden aber schon anders. Hier in Deutschland hieß dieser Zweiteiler der Giftmord und ist ja auch allgemein sehr bekannt. Genau, worum geht es? Ich kann es ja auch nochmal kurz erklären. Es geht darum, dass am Anfang Conan mit Ran telefoniert. Dann taucht plötzlich eine unbekannte Person in der Detektei auf, nämlich Heiji Hattori, nicht Hatsutori. Das schon mal vorweg gesagt. Und macht ein bisschen Stunk und überlegt, wo ist denn hier eigentlich Kodo hin? Dann schlussfolgern sie ein bisschen und Heiji kommt zu dem Schluss, dass Shinichi eigentlich irgendwo in der Nähe sein müsste und der ganze Erfolg nicht von Kogoro selbst stammt, sondern Kudo das im Hintergrund arrangiert hat. Dann taucht eine Klientin auf. Sie begeben sich in der etwas größeren Gruppe zu viert, oder beziehungsweise zu fünf mit der Klientin, in das Anwesen der Klientin, wo der Ehemann auf seinem Stuhl sitzt, mit Musik außenrum und einem Stapel Bücher auf dem Tisch. Sie betreten dann den Raum, der abgeschlossen war. Und ja, dann versucht die Frau, den Mann zu wecken. Aber er kippt plötzlich um von seinem Stuhl. Und jetzt ist die Frage, ja, wieso ist er umgekippt? Ist er tot? Ja, natürlich ist er tot. Aber eigentlich nicht zum Lachen. Ja, wer war die Täterin? Wie ist der Mord im verschlossenen Raum geschehen? Und natürlich, ja, wer wird diesen Detektivwettstreit gewinnen? Taucht eventuell Shinichi auf, wir dürfen es alle wissen. Und wer wird dieses Duell der beiden gewinnen? Ja, ich hatte es ja schon gesagt, der Name ist Heiji Hattori. Er wurde hier wieder leider fälschlicherweise, ich glaube, zweimal als Hatsutori benannt, wenn ich mich nicht alles irrt. Aber immerhin größtenteils schon das Hatsutori raus. Ja, großes Lob. Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Mal in der 20. Auflage. Wie viele Sonderbände brauchen wir noch, damit es endlich komplett richtig wird? Das ist eigentlich auch keine, ist eigentlich auch nicht zum Lachen. Nee, gesagt. Eigentlich nicht, aber es, ja. Das klang so wie so ein Hilfeschrei. Wie viele Sonderbände brauchen wir noch? Ansonsten aber finde ich für den Heiji-Band, dieser Fall muss ja auf jeden Fall drin sein. Ohne diesen Fall geht's ja nicht, weil das ist der erste Auftritt von Heiji. Wir haben ja den Gegenspieler von Shinichi sozusagen vorgestellt bekommen, auch wenn das natürlich nicht ganz zutrifft. Und ich finde es schön, diesen anfänglichen Elan oder diesen Wettstreit zwischen Shinichi und Heiji. Der hat doch was, finde ich. Und auch dieser Fall ist natürlich ein absoluter Klassiker unter den Detektiv-Conan-Fällen. Also, wer den nicht kennt, der hat was falsch gemacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, in der Tat. Also, den Fall kennt jeder. Und jeder, der ihn nicht kennt, sollte ihn spätestens hier in diesem Sonderband nachlesen. Ansonsten gerne die Anime-Episoden anschauen. Empfehlenswert. Ja, auf jeden Fall. Also, Hattori ist auf jeden Fall super, ja, macht einen super Eindruck, wie er hier erscheint und ja, findest es war sehr... Du? Ja, nicht? Nö, mir ist er da, also mir ist er in diesem Fall noch sehr unsympathisch insgesamt. Ja, ja. Gut, das ist jetzt schwer, das zu sehen. Also, ich weiß es nicht, ich habe das jetzt nicht so... Wenn man ihn das erste Mal natürlich liest, dann hat man eine ganz andere Beziehung quasi zu dem Charakter. Aber das stimmt. Ich kenne jetzt Heiji schon über 10 Jahre fast und da hat man natürlich so seine Vorstellung von ihm und weiß, wie er so drauf ist. Ja, was auch noch nicht ganz drauf ist, ist diesmal ist wieder das Sonderbandproblem. Wir haben anderes Format oder größere Bilder, ich weiß es nicht. Dadurch sind wieder einige Buchstaben etwas gequetscht an den Rand oder einige sind sogar teilweise, ein Wort ist, glaube ich, sogar ganz abhanden gekommen. Genau, ja, der Band hat ja wieder das übliche Sonderbandformat, das heißt, er ist etwas tiefer als die ursprünglichen Detektiv-Conan-Bände, genauso tief halt wie die anderen Sonderbände oder auch wie Magic Kaito Treasured Edition oder die Gosho Aoyama Short Stories haben, glaube ich, auch das Format, oder nicht? Da bin ich mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall etwas tiefer, ansonsten von der Höhe und Breite ja das gleiche Format, also von der Breite natürlich immer unterschiedlich, je nachdem, wie viele Kapitel drin sind. Ja, aber da, dass einige Sprechblasen rausgerutscht sind, das sollte eigentlich tatsächlich nicht sein. Man kann sich natürlich noch erschließen, das, was dort steht, und es fehlt sozusagen nichts, was man gar nicht lesen kann, aber es ist trotzdem ungünstig. Das Problem, das ich dabei sehe, also der Band ist ja nur tiefer geworden. Ja. Das heißt, das Seitenverhältnis hat sich nicht geändert, denn wenn man den Band aufschlägt, also wirklich aufschlägt, dann sieht man ja in der Mitte oder nach hinten einen weißen Streifen. Ja, der ist das auch bitte heißt, notwendig, wenn man irgendwo in der Mitte liest. Das ja, ist ja. Warte. Das heißt ja, dass das Format nicht verändert wurde. Und das heißt, es ist unlogisch, dass auf einmal Worte oder Buchstaben fehlen, weil sich nichts geändert hat. Was heißt das? Da wurde eigentlich offenbar in der Produktion falsch abgeschnitten, sag ich mal, ne? Hier mal ein paar Millimeter und da mal ein paar Millimeter und dann Ritsch und dann waren die Buchstaben weg. Ritsch und weg. Schnipschnapp. Ja. Nee, ist ja so. Also, ne? Das Format ist gleich. Ja. Die Tiefe hat sich nicht auf das Format ausgewirkt. Die Tiefe ist sogar gut, wie ich finde, denn so lässt sich das ja viel angenehmer lesen, ohne dass man das Buch so sehr aufknicken muss. Ja, um das schon vorwegzunehmen, ich meine, wenn man den Band in der Hand hält und irgendwo in der Mitte liest, dann hat man ja vorne und hinten relativ viele Seiten. Und es ist dann natürlich, der Band ist auch etwas deutlich schwerer als normale Bände. Das hat er an sich, genau wie die anderen Sonderbände. Aber wenn man da in der Mitte liest und das alte Format hätte, halt nicht tiefer, dann könnte man das, was in der Mitte ist, quasi gar nicht mehr lesen. Von daher ist es logisch und sinnvoll, dass es so gemacht wurde. Ja. Pluspunkt für EMA. Ah. Einen hätten wir schon mal. Nach dem ersten Fall erwartet man auch direkt die erste Sonderakte, oder wie kann man sie nennen? Die ersten zwei wunderbar geschriebenen Texte, oha, die wieder mal von Kevin stammen. Willst du noch etwas dazu erzählen? Bestimmt. Also zu den Texten allgemein möchte ich sagen, ich habe mir natürlich wieder viele Gedanken gemacht, ein paar Anspielungen hier auf Videospiele, Harry Potter, auf Musik, auf alles Mögliche. Mich würde es freuen, wenn ihr die lest und vielleicht die eine oder andere Anspielung vielleicht sogar erkennt. Ja, der eine oder andere Witz darf natürlich auch nicht fehlen. Tut mir leid, falls ich nicht euren Humor ganz widerspiegle. Ich bin da ganz komisch, ja. Aber ich habe viel Spaß gehabt. Ich danke Edmund, beziehungsweise vor allem Steffen Hautung, dafür wieder, dass ich noch einmal Teil sein durfte des Ganzen. Und ja, viel Spaß beim Lesen. Wie fandet ihr, jetzt müsst ihr sagen, wie fandet ihr die Texte oder diesen Text? Also hier zum Beispiel im ersten Text. Der Text handelt ja vor allem davon, dass Heiji den Alkohol dabei hat. Ja. Aus Kuriosen bis heute ungeklärt, wo ich mir denke, ja gut, ungeklärt, es sei denn, man blättert ein bisschen zurück und sieht, dass Heiji den mitgebracht hat als Geschenk für Kogoro, als Gastgeschenk. Damit hat sich der Text auch erledigt und wir blättern eine Seite um und finden schon den nächsten Text. Ja, das ist natürlich unglücklich und so von mir nicht gewollt gewesen. Ja, das merkt man immer ganz gut. Also dann die Texte sollten jeweils nach einem Fall kommen, also ein Fall und danach eine Zwischenseite quasi als Übergang. Das merkt man auch relativ gut, wenn man nämlich sieht, dass manche nach manchen Fällen zwei Seiten kommt und der nachfolgende Fall dann immer keine Zwischenseite hat. Dadurch wird es relativ offensichtlich und wir hatten das ja auch schon angesprochen bei Shinichi Returns, wo ja quasi der Zwischentext vor dem Waldteufelfall den gesamten Fall schon gespoilert hat, weil er eigentlich erst danach hätte kommen sollen und das ist jetzt hier wieder passiert, teilweise auch mit Spoilern für den Fall, aber gut, es sind alte Fälle, von daher ist es vielleicht ein bisschen verschmerzbarer. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie unglücklich, vor allem auch beim Verlag, wenn es nicht die Absicht des Autors war. Ja, ich kann mir vorstellen, dass einfach Papier gespart oder Seitenzahlen gespart werden wollten, denn wenn man zwei Texte auf Vorder- und Rückseite packt, hat man ja im Zweifel, ich glaube jetzt zwei oder drei Seiten gespart, aber das macht den Sonderband ja eigentlich auch nicht mehr dick. Von daher, ja, na gut, es ist ungünstig, aber immerhin sind die Texte drin und alles hat so geklappt. Da kann man ja auch mal froh sein und die sind ja auch insgesamt sehr schön, wie ich finde. Das muss er ja. Also mir hat der erste Text ja gut gefallen, weil er ein bisschen an die Jugend anspielt und sagt, dass die Jugend noch keinen Alkohol trinken soll. Fand ich gut. Machen wir weiter mit der zweiten Akte, mit der Versammlung im Mycroft. Und diesen Fall, beziehungsweise diese Akte, wird uns jetzt Olli vorstellen. Ja, wir befinden uns in einem Wagen, in einem Mietwagen mit ganz vielen Sherlock-Holmes-Fans, wo natürlich auch Conan nicht fehlen darf. Und weil er noch zu klein ist, wird er von Kogoro und Ran begleitet. Und das Ganze ist quasi ein Preisausschreiben gewesen und wo sich quasi diese Holmes Fans oder Fanatiker oder wie man sie auch immer nennen mag, halt die wurden halt alle eingeladen von einem gewissen Herrn Kanaya. Das ist quasi der Veranstalter dieser Tour. Der hat eine kleine Pension und lädt da halt immer ganz viele Holmes Fans ein und lässt sie dann an einem Quiz quasi teilnehmen und verspricht ihnen immer ganz ominöse und wundervolle Preise. In dem Fall ist das die Erstausgabe von einer Studie in Scharlachrot. Das ist das erste Buch quasi, was von Sir Arthur Conan Doyle geschrieben wurde. Und das ist halt so, ja, extrem besonders. Und deswegen, ja, wird er sozusagen dieses Buch verlosen, wenn es quasi die Teilnehmer schaffen, ein 1000 Kilometer lang, keine Ahnung, einen Fragebogen mit 1000 Fragen zu Holmes zu beantworten. Und deshalb gehen dann quasi alle, Moment, was ich noch einwerfen muss, Heiji ist auch mit dabei, obwohl er gar kein Holmes-Fan ist, aber er hofft natürlich, Kudo bei dieser Veranstaltung zu sehen. Er weiß ja noch nicht, dass Conan Shinichi ist. Da wurden wir, wie gesagt, eben wie angesprochen schon gespoilert in dem Text davor. Und deswegen ist er auch da, weil er hofft, dass Kudo auftaucht. Naja, dann gehen sie halt alle diesen Fragebogen da beantworten und am nächsten Morgen wollen die dann, oder der Herr kann er ja das bekannt geben. Und die warten dann alle auf ihn, der kommt aber nicht und einige gehen dann schon wieder zurück in ihre Zimmer und dann sehen Conan und noch ein paar andere wieder Wagen von Herrn Kanaya mit ihm drin, draußen entlang fährt und er plötzlich über die Klippe fährt und dann explodiert der Wagen und ja, er ist halt tot. Und jetzt stellt sich die Frage, wurde er ermordet oder er hat er Selbstmord begangen, weil er, wie Kokoro sagt, nicht wollte, dass ihm seine wertvolle Erstausgabe abhanden kommt. Ist jetzt halt, ja, sozusagen. Von, ja. Abhanden kommen? Er möchte ja fern. Ja, oh nein, die kommt weg. Ich begebe lieber Selbstmord. Ne? Ah. Und ja, das ist dann sozusagen die Frage. Aber es bleibt nicht bei einer toten Person, sondern, wie gesagt, die sind alle detektivisch so ein bisschen begabt und eine Frau sagt dann halt nach kurzem, yo, ich weiß Bescheid, ich weiß, wer der Mörder ist, möchte das eigentlich auch bekannt geben, überlegt es sich dann aber anders und sagt nichts und alle sind sehr nervös und dann geht plötzlich die Garage in Flammen auf und eben jene Frau ist dann auch tragischerweise ums Leben gekommen. Dann äußert sich ein anderer und sagt, ja, hier, ich habe so einen Brief bekommen, ich sollte eigentlich sterben und ja, es ist alles sehr mysteriös und spannend und ein wenig beängstigend, weil man genau weiß, dass der Täter unter den Personen ist. Und ja, Heiji ermittelt fleißig und Conan ist auch so ein bisschen nebenbei und Heiji nervt das so ein bisschen, dass Conan immer mit dabei ist. Und ja, das ist sozusagen der Fall, den wir alle kennen und ja, der sich, wie ich finde, sehr spannend liest und ja, hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen, das Ganze. Auch dann, ja, am Ende quasi, wie dann sozusagen der Täter überführt wird, indem er sich quasi verplappert. Das hat man, glaube ich, auch nicht so oft. Und da konnte man dann in dem Moment merken, hey, Moment, war das wirklich so? Manchmal blättert man da zurück und liest nochmal nach. Also, ja, fand ich doch sehr schön, dass wir hier quasi diese Holmes-Anspielungen haben, auf die sich ja quasi Conan auch bezieht und dass man ein paar interessante Leseanregungen am Anfang des Falles bekommt. Kleine Kuriosität, die mir aufgefallen ist, es ist schon ein bisschen her, dass ich den originalen deutschen Band gelesen habe, aber am Anfang wird erwähnt, wo Kogoro gefragt wird, was sein Lieblings-Arthur Conan Doyle-Krimi ist oder sein Host-Krimi. Da sagt er ja Mord am Ganges, was als Anspielung auf Mord im Nil ist. Und ich habe mich gefragt, warum sie das gemacht haben, weil ich meine, im Original, im japanischen Original sagt Kokoro nämlich und dann war keiner mehr, beziehungsweise auch von Agatha Christie, diese legendäre alte Geschichte mit dem Schloss, auf die sich dann ja auch später nochmal innerhalb von Detective Conan bezogen wird, wo dann auch die Reaktion ist natürlich dieselbe, dass alle sagen, das ist aber von Christie und ihn total hassen, aber scheinbar wurde das hier geändert, keine Ahnung. Allgemein natürlich, das könnten wir jetzt eigentlich bei jedem Fall sagen, dass das ein Klassiker innerhalb von Conan ist, weil es halt ja, gerade am Anfang, ja, wie wir schon angemerkt haben, dass Heiji keine Standard-3-Fälle hat. Gerade am Anfang der Serie war Heiji halt nur für längere als normal besondere Fälle vorgesehen. Und taucht ja auch, dass wir sind ja hier, bis auf ein Cameo in dem Fall mit Nintaro Shinmei, haben wir ja hier auch einfach die ersten 6 Heiji-Fälle so drin. Und deswegen, ja, ist legendär der Fall. Das können wir, glaube ich, festhalten. Ja. Und natürlich auch für die Identität, für das Dream Team, Conan und Heiji, wo sich Gosho Aoyama schön rausgeschrieben hat. Heiji war ja ursprünglich konzipiert als Rivale für Shinichi, weil die Anime-Macher gesagt haben, hey, wir brauchen hier einen Rivalen. Mach mal. Und da hat Gosho gesagt, ja, gut, hier ist Rivale. Zweiter Fall, so, jetzt nichts mehr Rivale. Partner. Ja, ich finde den Fall insgesamt auch sehr schön. Ist ja auch in den Anime-Episoden bekannt als Rache für Sherlock Holmes. Falls ihr euch daran erinnern solltet, ist ja immer sehr eingängig, die deutschen Episodentitel, wie ich finde. Ja, sehr schön und auch sehr brutal damals ja alles noch. Wie auch bei den anderen Fällen hier größtenteils. Und ja, dieses ganze Mysterium einfach sehr düster und ja, fast schon gruselig. Also wie es damals früher halt war, das kommt ja im ganzen Sonderband und ich finde auch vor allem in diesem Fall sehr gut zur Geltung und hat mir dadurch auch wieder sehr gut gefallen. Ja. Übrigens finde ich sehr lustig, dass das Motiv für den Mord in diesem Fall quasi eine Fanfiction ist. Ah, Sherlock Holmes steht in deiner Fanfiction schlecht da. Ich bring dich um. Zeit, ihn umzubringen. Wie kannst du es wagen, meinen Lieblingsdetektiv zu kritisieren? Heutzutage würde das noch mit Internet gehen und nicht, dass extra jemand ein Buch schreibt. Deine Kommentare auf Social Media. Das wäre ungefähr das moderne Äquivalent dazu. Ja, dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Akte. Wir haben davor leider keinen Text, sondern der vorige Text hätte sonst eigentlich hier hingehört. Ja. Aber gut. Hätte er wirklich, ja. Hätte auch besser gepasst. Ja. Passt ja auch besser, weil er dahin gehört. Genau, machen wir weiter mit der dritten Akte, auch bekannt und als Anime-Episoden 80 und 81 Späte Sühne, beziehungsweise Band 15 und 16. Und den Fall wird uns jetzt Lasse kurz vorstellen. Ganz genau. Kuro, Ran und Conan besuchen den Firmenmogul Dosan Nagato bei sich zu Hause, da dieser Kuro beauftragen will, seine erste Liebe wiederzufinden. Und für diesen Job wurde Kuro empfohlen von einem alten Freund von Dosan, nämlich Heizo Hattori, mit dem er damals auf der Schule im Kendo-Club war. Und Heiji ist natürlich deshalb auch wieder mit von der Partie. Währenddessen lernen die Gruppe die ganze Familie Nagato kennen, die Töchter Yasui und Nabuko, die Sekretärin Miyuki und der Sohn Hideyomi, der wegen einem Brand sein Gesicht dauernd bandagiert hält, und den Schwiegersohn von Dosan, Mitsuaki. Sie sind alle in diesem Haus aktuell, da Dosan seinen 60. Geburtstag feiert. Leider ist er krank und muss die ganze Zeit bettlägerig sein. Heizo verabschiedet sich vor und sagt noch, ja, Herr Mori, mein Sohn, der wird Ihnen helfen. Er ist zwar noch ein bisschen Anfänger, aber ich glaube, er kann Ihnen trotzdem von Nutzen sein. Bei der Geburtstagsfeier dann gibt Dosan noch bekannt, dass Hideyomi sich mit Miyuki verloben wird und heiraten wird. Doch besagter Hideyomi ist nicht da, weswegen Mitsuaki ihn suchen geht, worauf Mitsuaki später nochmal anruft und sagt, er kann ihn nicht finden, dass angegriffen wird. Und danach sehen sie auf dem, quasi, weil er ist unter dem Raum, dem Schlafzimmer, ruft Mitsuaki an, weswegen die ganze Gruppe aus dem Raum geht und über den Balkon guckt und von dort eben im Zimmer darunter Hideyomi sieht mit Blut auf seinem Verband. Und dann gehen natürlich alle ganz, ganz schnell hinterher und finden nur Mitsuaki tot, der unten auf dem Eisenzaun unter dem Balkon aufgespießt ist. Wenig später kommt auch die Polizei in Form von Megure, der natürlich schnell ins Bild gesetzt wird. Doch die Leute sind sich nicht ganz sicher, ob es wirklich Hideyomi war, weil wegen den Bandagen könnte es ja im Prinzip jeder gewesen sein. Und wenig später, 2 Tage, um ganz genau zu sein, fand ich auch lustig, dass es hier plötzlich so einen zweitägigen, ja, die Polizei hat 2 Tage gesucht und wir haben nichts gefunden. Ja, stimmt. Zwei Tage später, nach keiner Spurenfindung, fällt aus Versehen der Sekretärin Miyuki ihr Stift in den Brunnen, weswegen das Wasser des Brunnen abgelassen wird und auch die zweite Leiche gefunden wird, nämlich die von Hideyomi, der dort ohne seinen Verband schon mindestens 2 Tage tot ist und nicht der Täter sein kann. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer hat diesen Doppelmord begangen? Oder hat Hideyomi nur den ersten Mord begangen und dann wurde er von noch einem zweiten Täter umgebracht? Ja. Auch hier, wieder legendär aus einem ganz bestimmten Grund, nachdem es noch in dem ersten Fall die Einführung von Heiji allgemein und Shinichis Rückkehr war und dann im zweiten Fall die Aufklärung von Shinichis Identität für Heiji, ist es hier im dritten Fall die Rückbesinnung auf Mord im Mondschein, wo Shinichi sich nochmal zurückerinnert und sagt seinen legendären Satz, wenn ein Detektiv einen Täter Selbstmord begehen lässt, ist er auch nichts Besseres als ein Mörder. Der hier quasi nochmal charakterlich für Shinichi sehr, sehr wichtig ist und auch für Heiji, der natürlich mal wieder nicht so weit ist wie Shinichi und nicht so erwachsen sich verhält. Aber insgesamt ein sehr guter Fall. Genau, vor allem wegen dieser Zitate halt sehr bekannt, wie ich finde. Und ja, ein sehr schöner Fall, auch etwas mysteriöser wegen des Verbands und mit den ganzen Aspekten, die es hier zu berücksichtigen gilt. Also fand ich auch sehr schön und auch sehr stimmig. Hätte nicht fehlen dürfen, was soll man anderes sagen? Ja, ist nun mal so. Kann mich dem nur anschließen. Ja, dann mache ich das auch. Und möchte aber noch eine Kleinigkeit einwerfen, die mir jetzt das erste Mal aufgefallen ist. Das ist mir im Originalband nicht aufgefallen. Und zwar habe ich einen Anredefehler gefunden. Und zwar hat Lasse ja vorhin schon so schön erzählt, dass die Söhne Mitsuaki und Hideomi heißen. Und in der einen Szene quasi, wo Hideomi kurz zu sehen ist, das erste Mal da mit seinen Verbänden im Gesicht und plötzlich alle sich erschrecken und der alte Herr dann sagt, ja, nee, alles okay, das ist mein Sohn, der hat eine schwere Verbrennung im Gesicht und deshalb den Verband. Dann kommt ja der andere Sohn, der Mitsuaki, überreicht seinem Vater ein Geschenk und er bedankt sich mit den Worten, oh, vielen Dank, Hideomi. Aber Hideomi ist schon längst weg, also das ist mir da noch gar nicht so aufgefallen beim ersten Mal, dass er quasi den Bruder mit dem ganz falschen Namen anspricht. Aber vielleicht ist das auch völlig normal bei Eltern. Passiert bei meinen Eltern auch manchmal. Ja. Aber nicht im Manga. Das ist ja alles, hat ja hier alles Hand und Fuß. Ach, sagt dein Vater auch manchmal, ja. Hideomi zu dir? Ja. Statt Olli? Ähneln sich ja so, die beiden Namen. Ja. Was ich auch bei den Fällen insgesamt immer sehr schön finde, ist ja, dass man von damals oder auch vom Anime-Schauen halt noch weiß, wer der Täter ist, das halt auch eine ganz andere Perspektive jetzt sieht. Oder selbst wenn man nicht mehr genau weiß, wer der Täter war, hat man zumindest noch so eine grobe Idee, welche Indizien noch so wichtig waren, ja, und so weiter, ja, und so fort. Das finde ich immer schön, wenn man ältere Fälle nochmal liest, dass man sich dann die ganzen Sache von einer anderen Perspektive quasi nähert. Das finde ich mal sehr schön. Dann machen wir weiter mit einer kleinen Zwischenakte, die immer wieder auftaucht. Oh, Mensch, kommt ja mal wieder eine dazwischen. Heiji, Meister der Verkleidung und dann schon ein bisschen vorgezogen. Kann es wirklich Liebe sein? Genau. Hier, finde ich, sieht man ein bisschen so, was ich gut und schlecht finde an Sonderakten, an den Zwischenseiten quasi. Die erste mit dem Heiji, Meister der Verkleidung, ist mehr so wie die Zwischenseiten in den Shinichi-Sonderbänden. Ein kleines Trivia aus Fällen, wo Heiji nicht die Hauptrolle spielt und so. Genau, ganz mir, nett. Genau, war mir wichtig, weil ich gerade diese Fälle, die ich erwähne, in diesem Text, eigentlich sehr wichtig finde. Aber, also ich finde es wichtig, weil Heiji auftaucht und nicht nur, weil er einfach nur auftaucht, sondern weil, also der Schwarze Ritter ist ja auch ein wirklich sehr beliebter Fall, aber wie du sagst, er hat halt keine Hauptrolle in dem Sinne, ne? Und das wären auch beides Fälle, wo ich sagen würde, die gehören nicht in ein Heiji-Sonderband rein. Weder der Schwarze Ritter noch das andere. Dann aber auf der nächsten Seite ist dann genau das umgekehrte Problem, dass hier unnötig Fälle geteasert werden, die ja quasi im nächsten Heiji-Sonderband dann vollständig drin wären und dass der Text faktisch dann auch noch so ein bisschen ist. In welchem? Wenn es einen nächsten Heiji-Sonderband gibt. Ja, das wissen wir ja noch nicht. Ja, ach, es ist anzunehmen, Leute. Es ist anzunehmen. Ja, ja. Und dass hier so angeteasert wird, dass Heiji so seine Gefühle, weil er weiß ja noch nicht, dass er in Kasua verliebt ist. Das merkt weiß er nicht? Nee. Wir haben ja auch später den Magierfall, wo er sich auch so, warum werde ich sauer, wenn Kasua irgendwie mit anderen Männern rummacht? Das verstehe ich nicht. Weißt du das, Shinichi? Weißt du das, Shinichi? Und dann erst dann in Band 83 beziehungsweise 86 wird er sich seiner Gefühle bewusst und davor, das ist dann im Text so ein kleines bisschen irreführend, leider. Ja. Und ich finde halt dieses Teasern von Fällen, wo Heiji die Hauptrolle spielt, in diesem Sinne, das ist halt nicht so irgendwie nettes Trivia nebenbei, sondern halt quasi Preview für den gefühlten nächsten Band. Und das finde ich im Vergleich gerade zu der anderen Seite so ein bisschen blöd. Also, es gibt ja keinen nächsten Band, jedenfalls noch nicht. Und ich erwähne ja eine extra quasi für die neugierig gewordenen, in welchem Band sich denn dieser Fall nachlesen lassen könnte. Also ja, wir gehen es halt ums neugierig machen und für alle, die neugierig genug geworden sind, die wissen dann, wo sie den entsprechenden Fall nachlesen. Genau, können. Ja, entweder in den entsprechenden Bänden oder im nächsten Heiji-Sonderband, Better in the West oder wie auch immer der dann heißen wird, obwohl das ist ja Downgrade eigentlich. Da müssen wir uns noch was überlegen, beziehungsweise Steffen Hautog muss das tun, da haben wir ja keine Aktie drin. Genau, wir machen aber zunächst weiter mit der Akte 4, auch bekannt als der Serienmörder von Osaka, ein sehr bekannter Fall, ein Klassiker, wie man sagen könnte, und den Klassiker wird uns jetzt Olli vorstellen. Ja, dann fangen wir ganz klassisch an. Und zwar erstmal bekommen wir einen Rückblick sozusagen. Also so diese schwarzen, umrandeten Seiten im Manga sind ja immer so Vergangenheitsszenen oder so. Da bekommen wir jetzt halt quasi zu sehen ein Gespräch zwischen Kazuas Vater und Heijis Vater. Und zwar arbeiten ja beide bei der Polizei in Osaka und die unterhalten sich halt gerade über den aktuellen Serienmordfall, der in Osaka stattfindet. Und die sind da so ziemlich am Überlegen, weil quasi die Opfer, die alle ermordet wurden, quasi die verbindet überhaupt nichts. Die haben nichts gemeinsam, nur die Todesart halt, dass das Messer quasi durch die Brieftasche hindurch ein Stich ins Herz ist und ja, die sind dann halt alle daran gestorben und ja, das wurde halt noch nicht an die Presse weitergegeben und deswegen, ja, sozusagen wissen die, dass das ein Serienmörder ist und den suchen die jetzt halt quasi die ganze Zeit und später wird das auch eine Rolle spielen in unserem Fall, aber das interessiert uns jetzt noch nicht. Jetzt sind wir dann nämlich, also auf der nächsten Seite dann jetzt so, sind wir dann auf dem Osaka-Dom, den Dom sehen wir da. Wir sind auf einem großen Tower in Osaka, also so ein Aussichtspunkt quasi, weil Heiji Kogoro, Ran und Konnen nach Osaka eingeladen hat, um ihm mal seine schöne Stadt zu zeigen und ja, da bewundern sie quasi alle Sehenswürdigkeiten, die es so gibt und machen so eine richtige Stadtrundfahrt und Conan fragt Heiji halt, ja, warum er ihn denn herbestellt hat, weil das ist voll untypisch für ihn, dass er ihn einfach so herbestellt und er sagt aber, nee, ist überhaupt nichts, wir machen einfach nur eine schöne Stadtrundfahrt und zwar jetzt in diesem Polizeiwagen hier. Ja, Heiji hat einen niegelnagelneuen Polizeiwagen vom Polizeirevier für die Stadtrundfahrt organisieren lassen von Yusuke Sakada, einem Inspektor, der bei der Polizei arbeitet. Und der ist quasi der Chauffeur und chauffiert die durch die Stadt. Und ja, dann begleiten wir die fünf Leute quasi auf ihrer Reise, wie sie dann quasi die Sehenswürdigkeiten sehen oder halt verschiedene Speisen aus Osaka essen. Und Ran fühlt sich dann plötzlich beobachtet und später setzt sich dann halt auch ein Mädchen zu ihnen an den Tisch und sagt zu Ran und Conan, ja, du bist doch Kudo, oder? Und dann natürlich Conan gleich erstmal, oh nein, was ist hier passiert? Weil Kazuha, so heißt sie, das habe ich jetzt schon gespoilert, aber das wissen wir alle, sagt dann plötzlich, ja, du bist Kudo, Heiji hat mir alles überzählt und redet ständig über dich und Conan kriegt schon Panik, dass Heiji alles ausgeplaudert hat. Aber dann kommt halt raus, dass Kazuha Ran für Kudo hält und Heiji kommt dann auch und klärt das Missverständnis auf. Und ja, Conans Identität ist gewahrt, die Stadtrundfahrt kann weitergehen. Kazuha schließt sich den beiden oder den Leuten dann einfach an. Und ja, während sie dann ihre Stadtrundfahrt machen, fällt plötzlich ein Mann auf den Polizeiwagen und ist tot und er hat auch ein Messer in seiner Brust durchgestochen mit halt dem, durch die Brieftasche, oh Gott, ist das schwer zu sagen, halt auf jeden Fall wird klar, dass er halt auch von dem Serienmörder erstochen wurde und Heiji und Conan, ja, geraten da sozusagen mit in die Ermittlungen, also mischen sich dann halt quasi mit in den Fall ein, suchen ebenfalls nach dem Serienmörder von Osaka und finden verschiedenste Hinweise darauf, wie sich der Fall, der inzwischen über 20 Jahre her ist, quasi abgespielt haben könnte. Und ja, das ist dann quasi sehr interessant, denen dabei zu folgen. Und dann, ja, wie sozusagen das alles zusammengespielt hatte. Wie Philipp schon gesagt hat, ein echter Klassiker unter den Fällen. Und auch, ich glaube, Kasuhas erster Auftritt hier im Manga dann und damit dann auch gleich halt eine spannende Situation, wie sie dann quasi das erste Mal mit ran und so klarkommt oder auch nicht klarkommt. Und ja, dann am Ende lernen wir auch den Numabuchi kennen, der dann später auch nochmal eine Rolle spielt in einem anderen Fall. Also wirklich sehr schön, wie mir das hier gefällt, wie die verschiedensten Fälle zusammenkommen, wie viele Charaktere halt das erste Mal auftreten und was sozusagen alles, ja, passiert und wie das alles zustande gekommen ist. Hat mir sehr gut gefallen, den Fall hier nochmal alles zusammengefasst in einem Band quasi zu lesen, und kann ich nur empfehlen, dass ihr den auch nochmal lest. Das ist der erste Fall, wo Osaka im Manga auftaucht, und wir kriegen hier quasi, wie gesagt, den ganzen Osaka Supporting Cast noch mit rein. Ist natürlich wichtig, weil Osaka als Stadt natürlich auch in der japanischen Popkultur für die Leserschaft was ganz, ganz Besonderes ist. Und ich finde, das ist jetzt auch so langsam der Fall, wo man merkt, lustigerweise, dass sie diese Übersetzung von dem Kansai-Dialekt so ein bisschen geändert haben im Manga, wie bestimmte Sachen, zum Beispiel die Formulierung Daste, also DASS, kein Leerzeichen, DE, die man noch in den ersten beiden und teilweise auch noch im dritten Fall besehen konnte, jetzt quasi so mit diesen neueren Fällen langsam ausgespart wird und dafür ersetzt wird durch andere sprachliche Formulierungen, das im Deutschen irgendwie diesen sehr distinkten Dialekt irgendwie darzustellen. Sehr distinkt. Ja, lustigerweise, wo man jetzt nach Osaka kommt, schwächt man das ein bisschen ab. Na gut. Und da hätte man im Zwischentext auch noch schön auf die Shinichi 2 Edition verweisen können, wo das ja noch wichtig wird, dass Heat das Con in den Anhänger angefasst hat. Und so. Auch im EMA-Shop erhältlich. Und im Amazon-Wiki-Shop, ja. gut. Ja, machen wir weiter mit der Akte 5. Auch bekannt als Mord in einem verschlossenen Zimmer, und diesen Fall, beziehungsweise diese Akte, das sind ja hier mehrere Fälle immer drin, das ist ja wieder sehr kurios aufgebaut. Diese Akte wird uns jetzt Kevin vorstellen. Ja, genau. Nämlich geht es so los, dass ja Conan Ran Conoran sich mit Heiji und Kasua treffen. Nämlich geht es um eine Hochzeit, die stattfindet, und also ganz doof gesagt, da sollten eigentlich die Eltern von Heiji hin, aber die haben keine Zeit. Und darum sollte Heiji hin. Und Heiji soll nicht alleine hin, also soll Kasua auf Heiji aufpassen. Und ganz zufällig dürfen Conoran ran und Conan auch mitkommen. Die treffen dann auch schon allesamt in Tokio ein. Gehen erstmal shoppen. Ja, dann kommen sie an einem Tempel vorbei. Dann treffen sie auch schon die mutmaßliche zukünftige Braut, wie sie betet und sehr unglücklich zu sein scheint. Dazu gibt es noch den Butler der Familie Morisono, der die Hochzeit offenbar auch mit arrangiert hat. Ja, die treffen sich dann in der Villa der Familie Morisono. Ja, genau, mit Braut, mit Butler, sie treffen auch dort den Diener, oder ich glaube Bedienstetter heißt es im Manga, glaube ich, Bedienstetter, der war gerade dabei, eine Katze vom Baum zu jagen oder wieder aufzufangen, nachdem sie auf den Baum geklettert ist. Es geht dann so weiter, es gibt ein schönes Abendessen, alle freuen sich, alle sind glücklich, dann gibt es einen schönen Schrei, beziehungsweise man hört Glas zersplittern. Geht natürlich nachschauen, was los ist. Conan und Heiji natürlich voran. Sie sehen Blut aus dem Zimmer, brechen ein und finden die Leiche des Butlers. Ja, daraufhin dann der schöne Schrei, den ich eben schon taktvoll angeteasert habe. Ja, man darf dann natürlich Polizei rufen und so weiter und so fort. Conan und Heiji untersuchen den Tatort. Ja, dann passieren schon einige merkwürdige Dinge. Zum einen der liebe Herr zukünftige Bräutigam, der Herr Kifuhito, fängt an, abfällig über den Butler zu sprechen, woraufhin der Verlobte von Kaede, nämlich, oh Gott, Yuji. Schöner Name. Ja, furchtbar. Ja. Ja, die Namen machen mich fertig. Nämlich der Yuji dann anfängt, Kifuhito zu schlagen, nämlich so zu schlagen, dass das Fenster noch ein wenig mehr kaputt geht. Das wird der Versicherung schon nicht. Die Versicherung, ja, ja klar. So, ja, das wird schon nicht so schlimm sein. Haftpflicht. Ja, alle werden natürlich einer Leibesvisitation unterzogen, alle werden befragt und so weiter und so fort. Conan und Heiji ermitteln weiter, finden dann auch nach und nach Spuren, glauben sie jedenfalls, indem sie am Balkon Blutflecke finden, an der verschlossenen Balkontür, aber auch vermuten sie, dass der Täter über den Balkon geflüchtet ist. So stellen sie vorerst den Verlobten von Kaede, nämlich Kifuhito, und glauben, dass er der Mörder ist, beziehungsweise lassen ihn und alle anderen im Glauben, dass er der Mörder ist. Doch offenbar gibt es mehr und andere Beweise, die dazu führen könnten, dass doch jemand anders den Mord begangen hat. Nein. Mhm. Ja. Welche Beweise die Polizei nicht gefunden hat, erfahrt ihr dann im Band selbst. Entweder in diesem Sonderband oder in Band 21 und 22, wo dieser Fall ja auch abgedruckt ist. Genau. Ja. Glas könnte ein großer Hinweis sein. Und ein Baum. Der Next Conan's Hint, oder wie? Baum. Ja. Ja, danach haben wir auch wieder zwei sehr schöne Zwischentexte, wie ich finde. Wieder auch zusammengekoppelt. Heijis Markenzeichen, halt seine wunderschöne Mütze. Und die Familie Hattori. Auch ein paar Trivia-Fakten. Sehr schön zusammengestellt, wie ich finde. Findet Lasse das auch? Nee. Nein! Ja, findest du auch nicht mal? Ja. Nein, nein. Nein. Nein. Ja, der zweite Text mit dem Geteaser auf Film 21, ja, ausgerechnet den Plotpoint mit Shizuka zu erwähnen, weiß ich auch nicht, warum das noch sein musste. Der war ja schon im Film furchtbar. Aber beim Mich stirbt bei Heijis Marken. Kann ich ja nichts für. Ja, da muss man das auch nicht noch extra erwähnen. Da kannst du ja auch ein Kuro-Sonderband erwähnen, dass Kuro Höhenangst hat. Komme aber nur in den Film. ich weiß nicht, was das hier soll in dem Text mit dem Sex und Socks, dem Rumgetänzel. Als ob Kushi Aoyama das nicht schon längst vor 14 Jahren mal gesagt hat, dass es einfach White Socks ist, aber deswegen Copyright auf Sex geändert ist. Das hätte man auch einfach auch so reinschreiben können, nicht wie dieses, Kushi Aoyama ist Baseball-Fan und das sieht ja so ähnlich aus wie Socks. Weiß ich nicht. Ja, na gut, machen wir weiter mit der Akte 6, der letzten Akte hier in diesem Sonderband und gleichzeitig auch der längsten, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, 6 Kapitel gab es vorher, glaube ich, auch schon mal Fall. Nee, ist der einzige mit 6 Kapiteln. Zum Glück haben wir das Inhaltsverzeichnis vorne, kann man es mal schnell nachschlagen. Auch bekannt unter den Anime-Episoden als Rache verjährt nicht, und die werde ich euch jetzt mal kurz vorstellen. Dürfte euch ja auch wahrscheinlich allen bekannt sein als Mr. Masterplan bzw. Saizo Kano. Genau, am Anfang haben wir auch wieder eine schöne Rückblende, wie jemand erschossen wird. Vermutlich der Mr. Masterplan, dann sieht man noch einen schönen Geldschein auch im Wasser schwimmen. Wir springen in die Gegenwart, in die Detektei, da macht Ran mal wieder bei einem Gewinnspiel mit, oder hat es zumindest vor, ein Gewinnspiel von Masaru Furukawa. Der Name ist auch sehr interessant, wir können natürlich damit nichts anfangen. Wenn man den Fall auf Japanisch gelesen hätte, hätte es wahrscheinlich ein bisschen mehr gebracht, wenn man den Band mal ein bisschen zur Seite gedreht hätte und so weiter und so fort. Als kleiner Hinweis, falls ihr Japanisch könnt und den Band auf Japanisch habt, obwohl den Band gibt es ja nicht auf Japanisch, sondern müsst ihr schon zu Band 23 greifen. Genau, ja, Ran, Kogoro und Conan dürfen dann entsprechend, weil sie das Gewinnspiel oder das Rätsel gelöst haben, auf dieser Kreuzfahrt mitmachen auf einem wunderschönen Schiff, wo auch noch ein paar andere Personen sind, insgesamt 10 Stück, wenn mich nicht alles irrt. Auch eine Besatzung mit dabei, spielt aber hier keine größere Rolle. Eine größere Rolle spielt aber noch der ehemalige Hauptkommissar, der auch gleich Kogoro wiedererkennt, nämlich Toji Samezaki. Genau, und tauchen noch ein paar weitere Personen auf. Alle verhalten sich sehr verdächtig. Genau, dann kommt es zum Abendessen, wo einer der Fahrgäste anspricht, dass Saizo Kano mit an Bord ist, beziehungsweise sich so vorgestellt hat. Und alle horchen sofort auf, was, Saizo Kano? Der Hauptkommissar merkt auch sofort auf, Mensch, den Namen kenne ich doch. Das ist nämlich der Kopf einer Diebesbande, die vor 20 Jahren aktiv war. Und wie es der Zufall so will, verjährt diese Tat genau um Mitternacht. Also haben sie noch ein wenig Zeit, um den Mörder und seine Bande zu stellen. ob das denn so klappt, ist die andere Frage. Genau, sind alle vor Ort. Und sie suchen dann natürlich nach diesem Saizo Kano und klopfen an alle Türen und so weiter. Und ja, weil es ein Heiji-Sonderband ist, muss natürlich auch Heiji mit dabei sein. Beziehungsweise der Fall ist hier drin, weil Heiji auch mit dabei ist. Sie klopfen an unter anderem auch an Heijis Tür. Und er macht dann entsprechend auf, hat dann gerade ein bisschen gepennt, hat den schlafenden Heiji gemacht sozusagen. Genau, ist auch mit von der Partie und sie suchen jetzt alle zusammen den Saizo Kano. Genau, ja. Begeben sich dann wieder zum Abendessen, bisschen trari, trara, alles durcheinander. Genau, am Abend kommt es dann kurz nach Mitternacht zu einem Schuss. Sie rennen alle hoch aufs Deck und sehen dort eine brennende Fahne, einen Geldschein, wie man ja auch schon am Anfang des Falls gesehen hat, in das Deck gerammt. Und ja, dann taucht plötzlich eine verkohlte Leiche auf. Genau, es kommt dann während des gesamten Falls noch zu weiteren Morden. Und es geht darum, halt Saizo Kano zu finden, ob er mit an Bord ist, ob er damals wirklich verstorben ist und so weiter und so fort. Heiji wird noch über Bord geschmissen. Sehr dramatisch alles. Wer denn der Täter war, ob Saizo Kano wirklich damals verstorben ist, ob er noch lebt, wo seine Bande hin ist, was es mit dem Überfall damals auf sich hat, das könnt ihr dann alles hier entsprechend nachlesen. Oder ihr schaut die Anime-Episoden oder ihr habt Band 23 zufällig zu Hause, da könnt ihr das auch nachlesen. Genau, wieder ein wunderbarer Klassiker und ich finde tatsächlich der beste Fall in diesem Band, denn ich muss sagen, ich hatte den Fall nicht mehr so gut in Erinnerung. Jetzt durch das Lesen hier hat er mir wirklich wieder extrem Spaß gemacht, war sehr, sehr schön und ja, kann ich nur empfehlen, das auch zu tun, die ganzen Fälle nochmal durchzulesen, vielleicht, wenn ihr den Band kaufen mögt, genau. Ja, man muss ja sagen, Rache verjährt nicht, ist ja nicht nur einer der besten Heiji-Fälle, sondern in vielen Listen, bei vielen Fans auch als Top-Fall in der gesamten Serie gesehen wird und es ist schon wirklich zu Recht. Dieser Fall ist in vielerlei Hinsicht unfassbar genial. Wir haben auch wieder einen schönen Moment, einen besonders schönen atmosphärischen Moment zwischen Con und Ran, der hier drin ist. Mit dem Lass mich nicht allein, weil im Original war das natürlich mitten in Rans Verdächtigung zwischen Band 14 und 26. Und damit hat der Fall auch noch zu tun. Einfach wirklich vom Fall her, von der Konstruktion und von der Atmosphäre her mit das Beste, was Detektiv Con zu bieten hat. Und damit endet der Band, der bisher fast nur legendäre Fälle hatte, im Prinzip, wie wir bereits angesprochen haben, auf einer nochmal, selbst in diesem Umfeld, besonders starken Note. Ja, muss ich auch sagen, also hat mir auch sehr gut gefallen und einiges wusste ich auch gar nicht mehr, dass sozusagen, was in dem Fall sozusagen alles passiert. Also ich auch nicht. War wirklich gut, das Ganze nochmal zu lesen und ja, auch schön waren dann auch wieder so besondere lustige Momente waren auch mit dabei, wieder, wo Heiji dann irgendwie Kogoro sagt, ja, manchmal kommt mir alles irgendwie vor wie ein Traum und Heiji dann, ja, wie sie recht haben, konnte tritt ihm voll vors Schienbein. Und ich weiß gar nicht, ob ich das damals schon so bewusst wahrgenommen habe. Jetzt, nachdem Kogoro inzwischen schon zig Fälle schlafend gelöst hat, wirkt das ja nochmal ganz anders. Und ja, auch schön halt die ganzen Verstrickungen sozusagen auch mit dem Hauptkommissar, der sozusagen ja auch seine eigene Geschichte hat und seine Rückblenden und Erinnerungen durch Randa dann miterlebt und wie das alles zusammenhängt. Genau, der Fall ist ja auch so komplex, dass man sich gar nicht mehr, wenn man den Fall in längere Zeit nicht gelesen hat, nicht mehr an alles erinnern kann, sondern hier entsprechend auch gut, dass es dann nochmal aufgefrischt wird. Ja, ich würde sagen, wir kommen noch zu einer abschließenden Bewertung des Bands inklusive Kaufempfehlung oder keine Kaufempfehlung, je nachdem. Ja, wie fandet ihr denn diesen Sonderband? Würdet ihr ihn weiterempfehlen? mit diesem Sonderband kann man eigentlich im Prinzip nichts falsch machen. Es sind einige der besten und ikonischsten Fälle von Detective Conan enthalten, die durchweg allesamt sehr gut bis unfassbar überragend sind. Und mit Heiji Hattori einen der beliebtesten Nebencharaktere quasi als Fokus, mit dem man auch nichts falsch machen kann. Es gibt eben, wie bei den Shinichi-Fällen schon, haben eben auch die Heiji-Fälle immer das Prädikat besonders und gut, gerade am Anfang gehabt. Und davon sind 6 hier in diesem Band erhalten. Deswegen 5/5 für den Band. Kann man nichts falsch machen. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also wie gesagt, ich habe den Band auch gekauft und mich auch sehr gefreut, dass Heiji jetzt quasi so im Mittelpunkt steht und wir ja seine wichtigsten Fälle von Anfang an mit dabei haben. Und absolut unglaublich und wie schon hinten drauf steht, der dickste Sonderband bisher. Und ja, man kann eigentlich auch bei dem Preis auch eigentlich gar nichts falsch machen, weil wir ja hier echt so viel quasi geboten kriegen. Und ja, das ist doch sehr schön, dass man hier quasi dieses Komplettpaket für einen günstigeren Preis als den normalen Manga hat. Ich glaube schon, ne, mittlerweile. Und ja, von daher, genau, ja, und von daher, ja, wie gesagt, würde ich euch den Band auf jeden Fall empfehlen für Detektivfans, für Shinichi-Fans und für Heiji-Fans, also für Heiji-Fans sowieso ein Muss. Und ja, von daher, wie gesagt, auch wenn er so seine kleinen Mängelchen hatte, was wir halt festgestellt haben, was sehr schade ist, aber ja, auf jeden Fall ein Kaufgrund wert oder 2 oder 3 oder keine Ahnung. Auf jeden Fall absolute Empfehlung von mir. Also, ich würde von den Fällen her und so weiter, wären es für mich auch 5 Sterne. Ich finde halt schade, dass, also einige Fälle sind ja wirklich uralt und da hätte man einfach genauer hinschauen müssen. Man hätte sagen müssen, okay Leute, wir möchten einen Sonderband machen. Das hat man sich ja gesagt, ne? Soweit kam man. Und da hätte man auch den zweiten Schritt machen müssen. Und einfach mal nochmal alles durchgehen müssen, ne? Was ist denn da drin und stimmt denn alles, ne? Uns erreichen doch immer wieder Zuschriften auf Conventions oder auch in E-Mails oder wo auch immer, in sozialen Netzwerken irgendwie, sind ja wohl noch Fehler enthalten, ne? Da hätte man die Pflicht gehabt, ja, man hätte die Pflicht gehabt, sich darum zu kümmern. Darum tue ich mir mit 5 Sternen insgesamt schwer, leider. Das wäre mir für einen Sonderband der Extraklasse mit so guten Fällen wichtig gewesen. Daher 4/5, nehme ich an? 4,5/5. 4,5, oh, das ist ja, immerhin kleiner... Finde ich nicht, kann ich nicht machen. 4,5 ist ja gerundet 5. Und ich meine, also, dass meine Texte auch irgendwie zueinander öfters, ich verstehe das nicht, also... Ja, dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen in dem Sinne. Die Fehler sind natürlich besonders schlimm, weil sie halt schon seit Jahren tatsächlich bekannt sind. Ich meine, Band 10 ist ja wann erschienen? Das ist dürfte 2004 oder 5 oder so, aber über 10 Jahre auf jeden Fall. Und da darf man eigentlich nicht jetzt in diesem Sonderband hier 2017 noch diese Fehler mit drin haben. Vor allem zum Beispiel Hatsutori ist eigentlich unverzeihlich. Weil das ist meiner Meinung nach wirklich so. Damals, als ich Band 10 das erste Mal gelesen habe, da dachte ich wirklich, dann Hatsutori, hä, wieso? Und dann Hattori, große Verwirrung. Das sollte man eigentlich irgendwann mal tatsächlich ausräumen. Das kann man eigentlich Fans nicht zumuten. Ich muss sagen, zu diesem Sonderband, ich bin ja an sich kein großer Heiji-Fan, das muss ich dazu sagen. Aber ich finde, jetzt nochmal, wenn man diese Fälle so aneinander geklatscht, um das so zu sagen, das klingt so negativ, liest, macht es wirklich sehr viel Spaß. Sie sind natürlich alle sehr langatmig, weil sie halt länger sind als 3 Kapitel, 4 bis 6 entsprechend. Man hat eigentlich keine Zeit zum Durchatmen, sondern immer ein langer Fall, komplex hier, dies und das. Aber das macht es natürlich auch entsprechend spannend. Und ich würde tatsächlich sagen, das ist der bisher beste deutsche Sonderband von den 4, die wir bisher haben. Und von der Spannung her tatsächlich würde ich ihn vielleicht sogar nah an die Special Black Editions ranpacken. Also es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Demnach gebe ich auch 5/5 Heiji-Mützen. Also es war wirklich, hat mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Gut, dann sind wir am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viele spannende Eindrücke. Ihr könnt euch den neuen Sonderband gerne kaufen, entweder im Egmont-Shop oder bei uns über unseren Amazon-Link. Dann kommt noch, fliegen noch ein paar Cents für uns ab, die wir gerne gut gebrauchen können. Gemeinnützig natürlich. Ich verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt uns finden im ConanWiki, ConanWiki.org, im ConanForum, ConanForum.org und ConanNews.org. Twitter.com/ConanNews, Facebook.com/ConanNews, YouTube.com/ConanNews und Instagram.com/ConanNews, da sind wir auch zu finden. Ansonsten könnt ihr unseren Podcast auch gratis bei iTunes abonnieren, da sind wir als ConanCast oder ConanNews zu finden. Gerne einfach dort auf den Abonnieren-Button drücken, dann kriegt ihr die neuesten Ausgaben immer gratis auf euer iGerät, also iPhone, iPod Touch, wenn es das noch gibt, oder iPad. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Sonderband, sage tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wiedersehen.